Gesagt, getan. Am nächsten Tag kam ich in meinen allerbesten Klamotten in die Schule. Gestreiftes Hemd, Krawatte. Ich sah fantastisch aus. Im Gang sahen mir die Mädchen nach und die Jungs bekamen vor Neid kaum den Mund zu. Alles wäre gut gegangen, wenn mir im Klassenzimmer nicht Rupert in der gleichen Aufmachung gegenübergestanden hätte. Tada! Wir sahen aus wie Zwillinge. Ich hab dir doch gesagt, ich zieh das an. Ich weiß. Ich wollte, dass wir zusammenpassen. Seht euch die an. Ei, ei, ei, was seh ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Tja, vielleicht hatte Roderick recht gehabt mit Rupert. Vielleicht hätte ich echt einen neuen besten Freund gebraucht. Aber ich konnte ihn ja nicht einfach abservieren. Ohne mich wäre er verloren gewesen. Ich beschloss, das zu ändern und nahm mir zuerst mal seinen Kleiderschrank vor. Denn so ein Freund war ich nun mal. Was machst du da? Ich mach deine Klamotten Junior Highschool tauglich. Sieh dir den Kram an. Zu babyhaft und beknackt. Zu... Hau mir doch auf die Fresse mäßig. Was bist du, ein Austauschschüler? Oh Mann, das muss verbrannt werden. Das war ein Geschenk von meiner Mom. Dann will deine Mom, dass du umgebracht wirst. Auf die Plätze, fertig, los. Nein, nein, nein. Du siehst aus wie einer der sieben Zwerge. Man legt immer nur einen Gurt um. Ein Gurt ist nämlich cool. Aber da sind zwei Gurte am Rucksack. Warum machen die zwei Gurte dran, wenn man nur einen benutzen soll? Weil die Typen, die Rucksäcke machen, nicht cool sind. Wenn sie cool wären, würden sie nur einen Gurt dran machen, wie die coolen Eingurt-Leute. Weißt du, was ein Gurt hat? Maschinengewehre. Und weißt du was noch? Eine E-Gitarre. Und was noch? Damenhandtaschen? Aber Joshi ist cool. Rupert, Joshi ist nicht cool. Er ist ein Popstar, der nicht mal selbst singt. Seine Fans sind achtjährige Mädchen. Ja, ja, du bist nur neidisch, dass ich ihn entdeckt habe. Auf wen willst du hören, Rupert? Auf mich oder Joshi? Joshi sagt, hab Respekt vor deinen Eltern und verwirkliche deinen Traum. Dann hat Joshi bestimmt mal richtig Dresche gekriegt. Am nächsten Morgen kam Rupert mir mit seinem von Rosa in schwarz umgespritzten Fahrrad, mit schwarzem Helm, Jeans, coolem T-Shirt und seinem Rucksack eingurtmäßig entgegen. Wow, du siehst ja schon fast so gut aus wie ich. Habe ich das toll gemacht oder was? Da ist Bryce Anderson. Sei einfach cool. Hey, Bryce. Ja, hey, Bryce. Süßer Po. Du machst mich fertig, weißt du das? Hör zu, Rupert. Heute ist Halloween, der beste Abend des Jahres. Also versprich mir, dass du nichts Komisches anziehst, sagst oder tust. Rupert sah schrecklich aus in seinem blinkenden Kostüm. Du veräppelst mich, oder? Ich sah aus wie ein super cooler Pirat und verstand echt nicht, was er darstellen sollte. Meine Mom wollte, dass man mich auch im Dunkeln sieht. Aus dem Weltall?